Die FSK Heimat Universität. Das freie Senderkombinat auf 93,0 MHz über Antenne und 101,4 MHz über Kabel. 10 Jahre Vollfrequenz, 10 Jahre Freibad-Universität. FSK Freibad-Universität, ihr hört den zweiten Teil eines Textes bzw. Vortrages Falscher Zustand zur kritischen Theorie der Ontologie bei Herbert Marcuse. Es geht dabei um die Frage, inwiefern Herbert Marcuse als sogenannter Heidegger Marxist bezeichnet werden kann, also inwiefern der Einfluss von Martin Heidegger, bei dem Marcuse studierte, sich in seinem Werk respektive seiner kritischen Theorie bemerkbar macht. Es ist gängig eigentlich in der Interpretation der Schriften Marcuses darauf hinzuweisen, dass es einen großen Einfluss von Heidegger gibt, insbesondere eben des heideggerschen Konzeptes der Fundamentalontologie, wie Heidegger sie in Sein und Zeit formuliert hat. Und ich möchte aber zeigen in dem Text, und einige Argumente kamen schon in dem ersten Teil, dass dieser Einfluss mitnichten so stark ist, wie man annimmt. Ganz im Gegenteil kann man zeigen, dass Marcuse zwar durchaus eben, das ist ja unzweifelhaft, bei Heidegger studiert hat und auch mit ihm zusammen studiert hat, aber sich eigentlich überhaupt kein positiver Bezug auf Heideggers Fundamentalontologie, auf Heideggers Daseinsanalyse findet bei Marcuse. Also auch dort, wo Marcuse von Ontologie spricht, gebraucht er es in einem ganz anderen Sinne, als es bei Heidegger ausgeführt ist. Und auffällig ist auch, dass er Heidegger eigentlich überhaupt nicht zitiert und schon gar nicht da zitiert, wo es eigentlich sein müsste, wenn es eben so wäre, dass Marcuse eben Heidegger Marxist ist. Dass Marcuse Marxist ist, ist insofern klar. Er hat Anfang der 30er Jahre als einer der ersten reagiert auf die Erstveröffentlichung der Frühschriften von Marx, insbesondere der ökonomisch-philosophischen Manuskripte, die Karl Marx 1844 geschrieben hat, in Paris, deswegen spricht man da auch von den Pariser Manuskripten. Auch in diesen Texten gibt es zwar eine Sprache, die vermuten lässt, dass hier ein Einfluss von Heidegger durchschlägt, in diesen Texten von Marcuse, aber bei genauer Betrachtung ist eben doch signifikant, dass A, der Name Heidegger da gar nicht auftaucht und Marcuse auch sehr genau klar macht, dass sein Verständnis von Ontologie, respektive sein Begriff des Daseins, des Seins, ganz anders gelagert ist, als Heidegger es eben expliziert hat in seiner Schrift Sein und Zeit. In dem zweiten und abschließenden Teil geht es nun um die Frage, inwiefern Marcuse Heidegger zitiert, berücksichtigt, inwiefern er doch auf Heideggers Theorie reagiert, ab 1933, also ab dem Zeitpunkt, wo natürlich nicht nur der Nationalsozialismus sozusagen das philosophische Projekt der bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellt, den Humanismus in Frage stellt, sondern Heidegger eine sehr merkwürdige Wendung macht, nämlich sich offensiv zum Nationalsozialismus bekennt. Damit geht es dann auch gleich los mit dem Verweis auf die sogenannte Rektoratsrede von Martin Heidegger, wo dieser schreibt, der Führer ist unser Dasein. Es geht dann weiter mit einigen Bemerkungen zu dem Konzept der Ontologie, wie Marcuse es eben ganz unabhängig von Heidegger oder zumindest ganz losgelöst von dem heideggerschen Begriff der Ontologie entfaltet hat in den Schriften der Nachkriegszeit, also ab 1945 beziehungsweise in Auseinandersetzung mit Strömungen, die auch in den Bereich der Ontologie fallen. Das geht also los mit einer Beschäftigung mit Sartres, das Sein und das Nichts, ein Buch, was ja 1943 schon fertiggestellt war, und führt dann weiter über Triebstruktur und Gesellschaft, Marcuses Beschäftigung mit der Psychoanalyse Sigmund Freuds, bis zu der eindimensionale Mensch und Marcuses Idee einer biologischen Grundlage des Sozialismus, wie er das dann in Versuch über die Befreiung formuliert. Was wir hier sehen können, beziehungsweise was ich zeigen möchte in eigentlich sehr groben Ausführungen, ist, dass Marcuse sehr wohl eine eigenständige Ontologie entwickelt, die, wie gesagt, kaum etwas mit Heideggers Ontologie oder gar nichts mit Heideggers Fundamentalontologie zu tun hat, also auch nichts mit diesem undialektischen Begriff oder der undialektischen Frage nach dem Sinn des Seins, sondern es ist eine kritische Theorie der Ontologie, die letzthin tendiert zur Aufhebung der Ontologie selbst in eine konkrete Praxis menschlicher Geschichte. Ontologie des falschen Zustands ist ja der Titel, den habe ich mir geborgt, nicht von Marcuse, sondern von Theodor W. Adorno. Adorno verwendet diese kleine Formulierung in seinem Hauptwerk Negative Dialektik von 1966, was auch eine Auseinandersetzung mit Heidegger darstellt, eine Auseinandersetzung, die wir eigentlich ganz ähnlich bei Marcuse auch finden. Marcuse sind zwei Schriften und Reden Heideggers, in denen dieser sich zum Nationalsozialismus bekennt, zum Führer, der unser Dasein ist, offenbar unmittelbar nach Erscheinen schon bekannt. In der Zeitschrift für Sozialforschung diskutiert Marcuse 1934 unter dem Titel Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung zusammen mit Alfred Bäumler, Erich Rodacker, Karl Schmidt, Ernst Krieg und anderen Heidegger unter dem Begriff des Existenzialismus. Marcuse zitiert Heideggers sogenannte Rektoratsrede und den Aufruf an die deutschen Studenten, erwähnt aber nicht Sein und Zeit oder andere philosophische Schriften Heideggers. Angesichts der narzisstischen Äußerungen Heideggers konfrontiert Marcuse ihn der kritischen Philosophie, nämlich mit Hegel. Und in einer Fußnote heißt es, Zitat, der Vorwurf, dass hier der philosophische Existenzialismus gegen den politischen ausgespielt wird, ist dadurch widerlegt, dass, wie die letzten Veröffentlichungen Heideggers zeigen, der philosophische Existenzialismus sich selbst politisiert hat. Die anfängliche Gegensätzlichkeit ist damit aufgehoben. Zitat Ende. Schon der Titel des Beitrags verweist übrigens auf ein wesentlich politisches Problem, nicht auf ein isoliert philosophisches. Kampf, Liberalismus, totalitäre Staatsauffassung. Dass Heidegger dem Existenzialismus zugeordnet wird, geschieht unter der zunehmend in den Vordergrund rückenden Frage nach dem Verhältnis von Philosophie und Politik. Sie ergibt sich aufgrund des nazideutschen Terrors auch als Frage nach der Haltung einer kritischen Theorie gegen den Faschismus. Kritische Theorie gewissermaßen als antifaschistische oder radikale Politik unterstützt die Philosophie, versucht sie durch die Politisierung zu retten, ihren kritischen Gehalt zu bewahren. Hierfür führt Marcuse den Begriff der Fantasie ein. Er bezeichnet die Dimension, in der Marcuse scheinbar Politik und Ontologie zusammendenkt. Also die ontologisch-philosophische Frage nach dem menschlichen Dasein wird zur politischen Frage der kritischen Theorie nach dem konkreten Dasein in der konkreten Situation. Bis zu seinen letzten Schriften bleibt diese ästhetische Dimension des sinnlich-praktischen Daseins des Menschen der Horizont von Marcuses konkreter Philosophie. Nur am Rande sei bemerkt, dass Marcuse hier mit Kategorien arbeitet, die sich überhaupt nicht bei Heidegger finden lassen. In seinen weiteren Beiträgen aus den 30er Jahren geht Marcuse nicht mehr auf Heidegger ein. Einzige Ausnahme ist der Bericht Deutsche Philosophie im 20. Jahrhundert für den US-amerikanischen Geheimdienst, Marcuses philosophisch-politischer Beitrag gegen den deutschen Faschismus von 1940. Den Bericht beschließt Marcuse mit dem Abschnitt Der letzte philosophische Versuch und gemeint ist Heidegger. Zitat: Martin Heideggers Philosophie stellt den energischen Versuch dar, die Würde der Philosophie als letztgültige Richtschnur in Sachen menschlicher Existenz wiederherzustellen. Dieser Versuch endet mit der Auslieferung der Philosophie an den Nationalsozialismus. Zitat Ende. Durchaus wird Heideggers theoretischer Verdienst für die bürgerliche Philosophie hervorgehoben. Zitat: Heideggers Untersuchungen zur griechischen Philosophie, die noch nicht veröffentlicht sind, sich aber im Besitz des Internationalen Instituts für Sozialforschung befinden, stellten angesichts derart vieler künstlicher Renaissancen eine echte Wiedergeburt dar. Jedoch fand die konkrete Existenz, die Heidegger als Fundament für die Neubegründung der Philosophie dienen sollte, ihre Errettung aus Angst, Verzweiflung und Nihilismus in genau jener totalitären Entschlossenheit, die aus der Enttäuschung über den Liberalismus nationalsozialistisch orientierte Konsequenzen zog. Umgeben von allgemeinen Auflösungserscheinungen suchte die Philosophie ihre Zuflucht bei der natürlichen Integrität von Blut und Boden sowie in der Ganzheitlichkeit des Volkstums. Zitat Ende. Zugleich arbeitet Marcuse an seiner kritischen Theorie der Ontologie, die er jetzt zunehmend konzentriert auf die Frage nach dem Verhältnis von Philosophie und Politik. Schon im Titel seines Hegel-Buches Vernunft und Revolution kommt das zum Ausdruck. Hatte Marcuse in Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit Hegels Theorie des geschichtlichen Daseins des konkreten Menschen entfaltet, so geht es unter ontologischen Gesichtspunkten in Vernunft und Revolution um die Übersetzung der Hegelschen Ontologie in kritische Theorie und um die Transformation der Kategorie der Geschichtlichkeit in eine materialistische Geschichtsphilosophie. Als ontologischer Grundbegriff ersetzt dafür die dynamische Logik das statische Sein. Das menschliche Dasein kommt nunmehr in seiner gesellschaftlichen Totalität unter dem Aspekt einer dialektischen Logik des Werdens in den Blick. Marcuse verweist etwa auf die Verbindung von Ontologie und Theologie bei Aristoteles. Diese Tradition, schreibt er, ist in Hegels Logik wirksam. Denn Hegel war der Erste, der den äußerst dynamischen Charakter der aristotelischen Metaphysik wiederentdeckte, die alles Sein als Prozess und Bewegung behandelt, eine Dynamik, die in der formalistischen Tradition des Aristotelismus gänzlich verloren gegangen war. Hegel habe die Geschichte in eine idealistische Ontologie überführt. Nun ginge es darum, dies im Sinne einer kritischen Theorie materialistisch zu übersetzen. Dass in Heideggers Fundamentalontologie das konkrete menschliche Dasein und seine geschichtliche Möglichkeit im Sinne einer dialektischen Prozessualität nicht einfach nur unzureichend bestimmt sind, sondern schlichtweg verworfen wurden, offenbart die politischen Konsequenzen schließlich dort, wo Heidegger die Politik seines Denkens konsequent verleugnete. Politik und Philosophie lassen sich nicht mehr trennen. Das ist Thema des kurzen Briefwechsels zwischen Marcuse und Heidegger von 1947-48. Am 28. August 1947 schreibt Marcuse an Heidegger: Ein Philosoph kann sich im Politischen täuschen, dann wird er seinen Irrtum offen darlegen. Aber er kann sich nicht täuschen über ein Regime, das Millionen von Juden umgebracht hat, bloß weil sie Juden waren, das den Terror zum Normalzustand gemacht hat und alles, was je wirklich mit dem Begriff Geist und Freiheit und Wahrheit verbunden war, in sein blutiges Gegenteil verkehrt hat. Ein Regime, das in allem und jedem die tödliche Karikatur jener abendländischen Tradition war, die Sie, Heidegger, selbst so eindringlich dargelegt und verteidigt haben. Und wenn das Regime nicht die Karikatur, sondern die wirkliche Erfüllung dieser Tradition war, auch dann gab es keine Täuschung, dann müssten Sie, Heidegger, diese ganze Tradition anklagen und abschwören. Zitat Ende. Philosophie und Politik lassen sich nicht mehr trennen. Das ist die geschichtliche Erfahrung des 20. Jahrhunderts nach dem systematischen Massenmord, der den ontologischen Entwurf des menschlichen Daseins annullierte, weshalb eine bloße Theorie der Geschichtlichkeit nicht mehr ausreicht, nicht an das, was nach 45 die existenzielle Situation des Daseins ist, heranreicht. Das hat Marcuse zur selben Zeit, in der er versucht, Heidegger zu einer Stellungnahme zu seinem NS-Engagement zu bewegen, in seiner Besprechung von Sartres das Sein und das Nichts geschrieben. Zitat: Philosophie wird Politik, weil kein philosophischer Begriff mehr gedacht und entfaltet werden kann, ohne dass er die Unmenschlichkeit in sich aufnimmt, die heute von den Regierenden organisiert und von den Regierten akzeptiert wird. In der politisch gewordenen Philosophie wird die existenzialistische Grundkategorie gerettet durch das Bewusstsein, dass dieser Realität den Kampf ansagt, in dem Wissen, dass die Realität Sieger bleibt. Zitat Ende. Dass eine kritische Theorie heute in politischen Begriffen operieren muss, hat Marcuse dann 1955 in Triebstruktur und Gesellschaft auch für die Psychoanalyse Sigmund Freuds dargelegt. Einleitend schreibt er, ich zitiere: Dieser Essay verwendet psychologische Kategorien, da sie zu politischen Kategorien geworden sind. Die traditionelle Grenze zwischen der Psychologie einerseits und der politischen und Sozialphilosophie andererseits ist durch die Lage des heutigen Menschen unscharf geworden. Ehemals autonome und identifizierbare Prozesse sind durch die Funktion des Individuums im Staat übernommen worden, durch das öffentliche Dasein des Einzelnen. So verwandeln sich psychologische in politische Probleme. Zitat Ende. Es geht darum, die politische und soziale Substanz der psychologischen Begriffsbildung zu entwickeln, wie Marcuse schreibt. Das Bindeglied zwischen Psychologie und Politik ist, wie Marcuse auch noch einmal in seinem politischen Vorwort zur US-amerikanischen Taschenbuchausgabe von 1966 von Triebstruktur und Gesellschaft verdeutlicht, die Kultur bzw. die kritische Theorie einer Dialektik der Kultur. Hervorzuheben ist, dass Marcuse die Theorie Freuds nicht nur philosophisch interpretiert, sondern ontologisch. Zitat: Freuds Theorie enthält gewisse Annahmen in Bezug auf die Struktur der Hauptmodalitäten des Daseins. Sie enthält ontologische Schlussfolgerungen. Im politischen Vorwort von 1966 spricht Marcuse von Freuds ontoerotischer Konzeption. Heidegger erwähnt Marcuse ein einziges Mal in einer Fußnote. Dort allerdings nicht in Bezug auf Ontologie. Marcuse schreibt dort, Heidegger hat als erster auf die zentrale Rolle der ästhetischen Funktion in Kants System hingewiesen. Die kritische Theorie der Ontologie ist die unbedingte Verteidigung des menschlichen Daseins, ist realer Humanismus im Sinne der menschlichen Emanzipation. Das verlangt auch die Dimension der Endlichkeit des Lebens, den Begriff des Todes, neu zu bestimmen. Marcuse unternimmt dies in dem Text Die Ideologie des Todes von 1958. Der schöne Tod setzt ein gelingendes Leben voraus, setzt voraus, dass Menschen die Möglichkeit haben, menschliche Bedürfnisse und Fähigkeiten zu entwickeln und zu befriedigen, dass ihr Leben Zweck an sich selbst ist und nicht bloß Mittel ihrer Subsistenz. Sollten Bedingungen vorherrschen, unter denen diese Möglichkeit Wirklichkeit würde, könnte Quantität in Qualität umschlagen. Die allmählich zunehmende Lebensdauer könnte Substanz und Charakter nicht nur des Lebens, sondern auch des Todes verändern, schreibt Marcuse. Der Tod würde keine ontologischen und moralischen Sanktionen mehr mit sich führen. Dagegen kritisiert Marcuse die ontologische Affirmation des Todes, womit der Tod schließlich zum Ziel und Zweck des Lebens erklärt werde, und er meint damit keinen anderen als Heidegger. Diese Tradition, schreibt nämlich Marcuse, findet ihren Abschluss in Heideggers Interpretation des menschlichen Daseins als der Antizipation des Todes. Dies war die jüngste und höchst passende Ermunterung zum Tod, genau zu der Zeit, als für die entsprechende Wirklichkeit des Todes die politischen Grundlagen gelegt wurden, für die Gaskammern und Konzentrationslager von Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen. Soweit Marcuse. Auch in seinem Buch Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus von 1958 verleiht Marcuse seiner kritischen Theorie der Ontologie als ontologische Grundlegung der kritischen Theorie weitere Konturen. Er schreibt dort, Zitat, die Wirklichkeit hat ihren eigenen Logos, vielmehr sie ist dieser und Logik ist Ontologie. Und die Verifikation der richtigen Theorie und Praxis, die Verwirklichung der objektiven Vernunft, kann in der idealistischen Ontologie oder im dialektischen Materialismus gesucht werden. Die beiden Systeme befinden sich an entgegengesetzten philosophischen Polen, aber beide implizieren sie die Aufhebung der Freiheit in historische und politische Notwendigkeit, das heißt in objektive Vernunft. Deutlich wird, inwiefern Marcuses Begriff der Ontologie, um eine kritische Theorie als emanzipatorische Praxis kreist. In seinem Hauptwerk Der eindimensionale Mensch von 1964 bezeichnet Marcuse Ontologie als Metaphysik, zugleich als materialistische Philosophie der Natur und der Körper. Zitat: Die aristotelische Physik war ein Teil der Philosophie und bereitete als solcher die erste Wissenschaft vor, die Ontologie. Zuvor hat Marcuse die idealistische Ontologie Hegels beschrieben. Zitat: Hegel umriss die idealistische Ontologie so: Wenn die Vernunft der gemeinsame Nenner von Subjekt und Objekt ist, so ist sie das als Synthesis von Gegensätzen. Mit dieser Idee begriff Ontologie die Spannung zwischen Subjekt und Objekt, sie war mit Konkretheit gesättigt. Zitat Ende. Diese Konkretheit ist mit dem ontologischen Begriff der Wahrheit zu fassen, im Sinne einer kritischen Theorie der Rationalität, die Marcuse wieder mit Rekurs auf Aristoteles mit Husserl entwickelt. Marcuse versucht hier eine Technik und Wissenschaftskritik zu entfalten, wofür er auch Heidegger zitiert, das einzige Mal in Der eindimensionale Mensch. Aber um mit dem Zitat entgegen Heideggers Technik Ontologie gerade den gesellschaftlichen Charakter der Technologie hervorzuheben. Zum Schluss. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Karl Marx, Thesen über Feuerbach. Die kritische Analyse dieser Gesellschaft bedarf neuer Kategorien moralischer, politischer und ästhetischer, schreibt Marcuse in seinem Essay Versuch über die Befreiung. Das betrifft schließlich auch die Ontologie. Mit dem Essay Versuch über die Befreiung verschwindet der Begriff der Ontologie. Jetzt argumentiert Marcuse für die möglichen, immer in Anführungszeichen gestellten, biologischen Grundlagen des Sozialismus. Hier findet die kritische Theorie der Ontologie ihre Aufhebung. Marcuse nimmt hier die frühen Motive wieder auf, spricht von den lebendigen Bedürfnissen des menschlichen Daseins, von der Notwendigkeit und Möglichkeit der neuen Existenz, von der Revolution. Zitat: Hieraus ergibt sich, dass der radikale Wandel, der die bestehende Gesellschaft in eine freie transformieren soll, in eine Dimension der menschlichen Existenz hineinreichen muss, die in der Marx'schen Theorie kaum berücksichtigt wurde, die biologische Dimension, in der die vitalen Bedürfnisse und Befriedigungen des Menschen sich geltend machen. Marcuse verweigert sich der ontologischen Mode. Ab den 50er Jahren hat Marcuse eine kritische Theorie der Kultur entworfen, die sich an den konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen orientierte, die die technologischen und sozialen Veränderungen der Massenkultur ebenso aufmerksam und engagiert verfolgte wie das Problematischwerden der Künste. Marcuse schien es wenig sinnvoll zu sein, den kulturellen Komplex mit suggestiven Phrasen ontologisch zu verklären. Die Widersprüche der modernen Gesellschaft, die Kritik der technologischen Rationalität und der Kulturindustrie, das fällt nicht in den Bezirk der Ontologie, wie es manche aktuellen Medientheorien und Modephilosophien proklamieren, die zugleich von Kritik und Widerspruch nichts wissen wollen, deren Ontologie lediglich Verdrängung des konkreten Daseins ist. Durchaus blieb der Begriff der Ontologie bei Marcuse philosophisch vage. Doch gerade deshalb gelang es ihm, die ontologischen Fragen konsequent in politische zu übersetzen. Als radikale Frage nach der revolutionären Wirklichkeit des konkreten Menschen. Es bleibt indes Aufgabe der kritischen Theorie der Praxis, diese Wirklichkeit zu entdecken und zu entwerfen, im Sinne einer Ontologie des falschen Zustands. Oder in den Worten, mit denen Marcuse seine letzte Buchpublikation, Die Permanenz der Kunst, beschließt, Zitat: Der Horizont der Geschichte ist noch offen. Wenn die Erinnerung im Kampf für die Veränderung aufbewahrt ist, wird auch um eine noch immer in den Revolutionen unterdrückte Revolution gekämpft.